Straße nach Süden. Mich den kann ich erziehen, ohne Pläne zu schmieden. Einfach nur geradeaus. Auf der Straße nach Süden. Nicht der Sonne als Ziel. Auf der Straße nach Süden. Fühle ich mich zu Hause. Es treibt mich keiner an. Ich gehe so weit ich kann. Dann ruhe ich eine Weile aus. Die Nacht, ein regenfestes Dach, die Scheune hinterm Haus. Aber lacht mich mal ein Mädchen an, dann bleib ich ein paar Tage hier. Doch schon nach kurzer Zeit, da ist es dann so weit, es zieht mich wieder von ihm. Auf der Straße nach Süden. Ohne Pläne zu schmieden, einfach nur geradeaus. Auf der Straße nach Süden, mit der Sonne als Ziel. Auf der Straße nach Süden, fühle ich mich zu Hause. Staub der Straße auf der Haut, dann find ich einen kleinen See. Dort nehm ich Brot und Wein als Galadiner ein, bevor ich endlich weitergeh. Heute weiß ich nicht, was morgen kommt, das ist es, was mir so gefällt. Ich tausche nicht mit dir und bleibe lieber hier und suche mir meine eigene Welt. Auf der Straße nach Süden, mich den Kranichen ziehen, ohne Pläne zu schmieden, einfach nur geradeaus. Auf der Straße nach Süden, mit der Sonne als Ziel. Auf der Straße nach Süden, mit den Kranichen ziehen, ohne Pläne zu schmieden, einfach nur geradeaus. Auf der Straße nach Süden, mit der Sonne als Ziel, auf der Straße nach Süden.